Die Erfurter Resolution war die Geburtsstunde des Flügels. Der Flügel wurde zu einem Machtinstrument zur Beschaffung von Mehrheiten auf den Parteitagen der AfD. Und die Anführer, Höcke und der erwähnte Kalbitz als Co-Chef, waren damit ein Machtfaktor in der AfD. Die Erklärung war auch ideologisch geprägt vom Gedankengut des völkischen Verlegers Götz Kubitschek. Die rechten Kreise schlossen sich zusammen. Der AfD-Vorsitzende Lucke erkannte die Gefahr, die von Höcke ausging, zu spät. Als dieser forderte, dass die vormalige NPD-Mitgliedschaft für die AfD kein Ausschlusskriterium sein dürfe, wollte Lucke den rechtsextremen Sonderling aus der Partei werfen. Doch er hatte schon keine Macht mehr. An einem heißen Julitag 2015 in Essen wählten die AfD-Mitglieder Lucke als Parteivorsitzenden ab. Die neuen Vorsitzenden waren Frauke Petri und der Wirtschaftsprofessor Jörg Meuthen. Petri hat sich immer gegen den Vorwurf gewehrt, sie habe mit Höcke und dem Flügel paktiert. Aber Fakt ist, ohne die Stimmen des Flügels wäre der Sturz Luckes nie gelungen. Der Coup war organisiert. Busse aus Thüringen hatten die Höcke-Anhänger in die Ruhrgebietsstadt gebracht. Lucke trat mit seinen Gefährten, darunter Hans-Olaf Henkel, später aus der AfD aus, behielt allerdings wie Henkel die Mandate im Europaparlament. Die AfD-Fraktion schrumpfte danach auf 2 Personen, Markus Pretzel, den damaligen AfD-Vorsitzenden aus NRW und nun Ehemann von Petri, und die radikal-klerikale Beatrix von Storch. Höcke hatte seinen ersten Etappensieg erreicht. Weitere sollten folgen. Höckes zweiter Streich. Das gescheiterte Parteiausschlussverfahren und der Austritt Frauke Petris. Das Duo Jörg Meuthen-Frauke Petri hielt nicht lange. Im ersten halben Jahr seit dem Amtsantritt bis zu den Wahlen in Baden-Württemberg im März 2015 gab es einen Burgfrieden. Allerdings konnte auch Höcke ungestört seine Netze spinnen. Im Dezember 2015 tauchte das bereits erwähnte Video auf, das zeigte, wie Höcke im Institut für Staatspolitik des rechten Verlegers Götz Kubitschek eine Rede über den lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp und den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp hielt. Das NDR-Recherchemagazin Panorama publizierte über diese Rede im Dezember 2015 einen Beitrag. Die rassistischen Thesen führten zu einem öffentlichen Aufschrei. Sowohl Petri als auch Meuthen verurteilten den Auftritt, hielten aber die Hand über Höcke. Als im Frühjahr 2016 wegen der antisemitischen Schrift Gedeons der Machtkampf zwischen Petri und Meuthen um die politische Führung ausbrach, versuchte Petri sowohl die Eindämmung von Höckes Flügel als auch gleichzeitig die Entmachtung Meuthens.